dass die Menschen auf beiden Seiten dieses Mittelwerts so unglaublich unterschiedlich viel Geld und anderes Vermögen besitzen, muss uns aber nach Ansicht von Albers, Bartels und Schulerig nicht einmal die größten Sorgen bereiten. Dramatischer ist, dass die Polarisierung immer weiter in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Ob eine Gesellschaft stabil ist, hängt nämlich weder von den Superreichen noch von den Menschen ab, die extrem von Armut betroffen sind. Deren Situation verändert sich normalerweise relativ wenig. Am wichtigsten für eine stabile Gesellschaft ist die Mittelschicht. Diese Menschen reagieren am unmittelbarsten auf die Konjunktur und prägen die politische Stimmung, indem sie konsumieren und wählen. Diese Mitte der Gesellschaft zerreißt es als erstes, wenn sich die Schere weiter öffnet, denn sie ist dadurch stets davon bedroht, nach unten abzurutschen. Und das löst Angst und Verunsicherung aus. Dass diese Befürchtung bei vielen durchaus berechtigt ist, zeigt die Armutsgefährdungsquote. Diese statistische Zahl erfasst den Anteil der Gesamtbevölkerung, der weniger als 60% des statistischen Mittelwertes verdient, und sie steigt bedrohlich an. Im Moment liegt die Armutsgefährdungsquote bei mehr als 16%. Das heißt, rund 13 Millionen Menschen in Deutschland sind von konkreter Armut bedroht. Offenkundig eine gravierende Fehlentwicklung, die das Wohlstandsversprechen in Zweifel zieht, sodass sich immer mehr Menschen, denen es den Boden unter den Füßen wegreißt, inzwischen fragen, ob unsere Demokratie ein Teil des Problems sein könnte. Schauen wir in die jüngere Geschichte, wie es dazu kommen konnte. Der Lastenausgleich. Noch ungerechter als heute war das Vermögen in Deutschland zur Zeit des Kaiserreichs verteilt. Im Jahr 1895 besaß 1% der Bevölkerung fast die Hälfte des privaten Gesamtvermögens. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war diese Ungleichheit deutlich gesunken. Allerdings nicht, weil der Staat umverteilte oder Menschen Vermögen aufbauen konnten, sondern weil Reiche schlicht Vermögen verloren hatten, insbesondere infolge der Weltwirtschaftskrise, aber auch durch Kriegsschäden. Die Ausnahmesituation der Nachkriegsjahre, die von Kriegsverlusten und Fluchtbewegungen geprägt war, machte politisch möglich, was heute kaum noch vorstellbar ist: eine groß angelegte Umverteilung des verbliebenen Wohlstands, die noch dazu von Union und FDP betrieben wurde. Die erste Bundesregierung unter Kanzler Konrad Adenauer hatte erkannt, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, kein solides Fundament für eine demokratische Gesellschaft bilden. Damit die Demokratie im zweiten Anlauf auch in Deutschland gelingen konnte, entschied sich Adenauer zu einem radikalen Schritt. Was an Vermögen übrig geblieben war, wurde in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik umverteilt. Unter der Führung der CDU-CSU und mit Unterstützung der FDP. Die schwarz-gelbe Regierung hatte ernsthafte Sorgen, sozialistische Ideen könnten ansonsten mehrheitsfähig werden. Daher führte die Regierung Adenauer 1952 den sogenannten Lastenausgleich ein. Jeder Haushalt und alle Unternehmen mussten die Hälfte ihres Vermögens abgeben, damit etwa diejenigen entschädigt werden konnten, die im Krieg, zum Beispiel als Ausgebombte oder Vertriebene, besonders hohe Verluste erlitten hatten. Diese Vermögensabgabe musste aber nicht auf einen Schlag bezahlt werden, sondern konnte quartalsweise in bis zu 120 Raten abgestottert werden, also in einem Zeitraum von 30 Jahren. Pro Jahr waren damit 1,67% des eigenen Vermögens für den Lastenausgleich fällig, berechnet nach dem Stand bei Einführung der D-Mark 1948. Dieses Ratensystem sollte sicherstellen, dass die BürgerInnen den Lastenausgleich aus Vermögensgewinnen bezahlen konnten und niemand Betrieb oder Eigenheim dafür verkaufen musste. Bis 1982 nahm die Bundesrepublik aus diesem Lastenausgleich 115 Milliarden D-Mark ein. Die Umverteilung funktionierte. 1969 waren nur noch 20% des gesamten Privatvermögens im Besitz des reichsten Bevölkerungsprozents. 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik bot die Gesellschaft damit für eine Weile gerechte Chancen für die allermeisten Menschen. Die Vermögensabgabe trug dabei nicht nur finanziell stark zur sozialen Gerechtigkeit in der jungen Bundesrepublik bei, sondern auch psychologisch. Die politisch-psychologische Bedeutung des Lastenausgleichs sei größer gewesen als die praktische, wird der Münchner Zeithistoriker Hans-Peter Schwarz in einem Zeitungsartikel zitiert.